Hallo Leute und herzlich willkommen zu Historix, dem Geschichte-Podcast für jeden und jede und jedes, wie ihr es haben wollt. Mein Name ist Gin de Bottle und in Folge 2 unserer Chronologie-Serie geht es heute um die Zeitrechnung und den Kalender in China. Das ist natürlich ein etwas komplizierterer Kalender als den wir haben, aber natürlich ist es auch sehr interessant zu wissen, wann beginnt eigentlich die chinesische Zeitrechnung und wie setzt sich dieser Kalender überhaupt zusammen. Und ja, darum geht's heute. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr noch mehr wissen wollt und Hintergrundinformationen haben wollt und natürlich auch ein paar Grafiken sehen wollt und ein paar Tabellen, wo das Ganze, das ich erzähle, etwas anschaulicher dargestellt ist, dann geht doch einfach auf meine Website historixpodcast.wordpress.com und schaut euch da einfach mal um. Wir alle kennen das natürlich, dass wir mal nach unserem Sternzeichen gucken. Schließlich sind wir alle zu einer bestimmten Zeit geboren und das bedeutet, wir haben unterschiedliche Sternzeichen. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr alle mal nachgeschaut habt, welches Sternzeichen ihr eigentlich in China habt, richtig? Der chinesische Kalender ist unglaublich komplex. Das ist einer der kompliziertesten Kalendersysteme auf dieser Erde. Er ist immer noch parallel zum gregorianischen, also unserem modernen Kalender, aktiv. Und natürlich hat noch keiner wahrscheinlich großartig versucht zu verstehen, wie das denn alles funktioniert. Ich werde während diesem Podcast ein paar chinesische Namen verwenden, die so auch in den Quellen stehen, also so auch in Texten und Erklärungen vorkommen. Allerdings bin ich natürlich nicht chinesisch, also wenn ich etwas falsch ausspreche, dann tut es mir auf jeden Fall sehr leid. In den Kommentaren könnt ihr natürlich gerne mal erklären, wie man das richtig ausspricht, sollte ich da irgendwelche Fehler machen auf meiner Website, wie gehabt. Der chinesische Kalender ist ein 60er-Zyklus, der in 6-10 Tagewochen, sowas wie Wochen, eingeteilt ist. Wie ich ja schon sagte, es ist einer der kompliziertesten Kalendersysteme überhaupt, denn er kombiniert 3 verschiedene Systeme zusammen. Wie ich im letzten Podcast ja schon gesagt habe, in Folge 1, es gibt unterschiedliche Kalendersysteme, hört da gerne rein, wenn ihr jetzt etwas verwirrt seid. Der chinesische Kalender hat ein Lunisolar, ein Solar und ein Zyklussystem, das in dem chinesischen Kalender kombiniert wird. Das bedeutet, das Sonnenjahr wird für Chinesen in 24 Halbmonate eingeteilt. Die Mondmonate bestehen aus 4 Vierteln. Da gibt es einmal Chuqi, Zaisheng, Qisheng-Pa und Qisu-Pa. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Es tut mir sehr leid, falls nicht. Ich bin definitiv nicht chinesisch. Und ja, dadurch gibt es 24 Jahresstationen, die sehr wichtig für die traditionelle Landwirtschaft in China ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt sich so ein Zyklus eigentlich zusammen? Und wie funktioniert das Ganze? Also ein Zyklus besteht aus den 10 Himmelsstämmen und den 12 Erdzweigen der Chinesen. Jetzt, was sind 10 Himmelsstämme und was sind 12 Erdzweige, richtig? 10 Himmelsstämme in China sind die 5 Elemente plus Yin und Yang. Das ist einmal Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser und zusammen noch kombiniert mit Yin und Yang. Ich werde euch später noch ein kleines Beispiel aufzählen, wie das ungefähr aussieht. Ihr könnt das dann auf der Webseite in der richtigen Tabelle nachlesen. Das macht das Ganze ein bisschen verständlicher. Die 12 Erdzweige sind eine Nummerierung, eine Himmelsrichtung. Sie sind immer 3 Monate einer Jahreszeit und sie haben 3 Tagesstunden. Und die Himmelsrichtungen sind ursprünglich in 30 Grad Schritten eingeteilt gewesen, anders als in Europa, wo es 45 Grad gibt, also wo die Himmelsrichtungen in 45 Grad Einteilungen angegeben werden. Allerdings hat das für chinesische Seefahrer irgendwann nicht so ganz funktioniert. Ich weiß nicht genau warum, ich konnte das nicht in Erfahrung bringen, aber die haben das dann verdoppelt. Deswegen werden chinesische Himmelsrichtungen in 15 Grad Schritten eingeteilt und die Zwischenrichtungen werden nach den 8 Trigrammen benannt. Das ist sehr viel Information. Also das Kalendersystem der Chinesen besteht aus den 10 Himmelsstämmen, aus den 12 Erdzweigen und aus Himmelsrichtungen. Und dadurch, durch diesen 60er-Zyklus, passt es immer 1:1 auf das Tierkreiszeichen zusammen. Deswegen sieht der chinesische Kalender ungefähr so aus. Ich zähle das mal auf. 3-4 Beispiele. Es kann etwas kompliziert werden. Himmelsrichtung 0 Grad ist Nord. Nord ist gleich die Zahl 11. Es ist auch auch zugleich die 0. Stunde, das Sternzeichen Ratte und es liegt im Winter. Dann haben wir 15 Grad, die Himmelsrichtung 15 Grad im Uhrzeigersinn. Die steht für Wasser und Yin. Also das ist einer der Himmelsstämme, Wasser und Yin. Dann 30 Grad in Uhrzeigerrichtung ist gleichzeitig die Zahl 12, ist ein anderes Ding für die 2. Stunde, gehört zum Sternzeichen Büffel und liegt auch im Winter. 45 Grad, das ist eine dieser Zwischenrichtungen, steht für Nordost und Nordost ist der Berg, steht für den Berg. Dann geht es weiter mit 60 Grad, also immer 15 Grad-Schritte. Das ist gleichzeitig die Zahl 1. Die 4. Stunde liegt im Frühling und ist das Sternzeichen Tiger. Ist das ein bisschen verständlich? Ich hoffe, das ist etwas verständlich. Ich war selbst etwas verwirrt. Ich weiß nicht genau, wie man dann diese Daten aufschreibt, aber das ist tatsächlich eine bestehende Tabelle, wie dieses Kalendersystem zusammengesetzt ist. Ein Zyklus geht über 60 Jahre. Das heißt, Grad 0 ist ein Jahr, also die Ratte ein Jahr, der Büffel ein Jahr. Und das sind tatsächlich 60 Schritte, dieses Kalendersystem, also von 0 bis 345 Grad. Das sind 60 Abläufe und dadurch ergibt sich dann, dass es eben 60 Jahre für einen Zyklus ist. 60 dieser Zyklen ergeben im chinesischen Kalender dann eine Epoche. Damit haben wir das Kalendersystem, wie es heute dargestellt wird, im chinesischen Kalender natürlich etwas veranschaulicht. Ich hoffe, es ist etwas verständlich. Es tut mir sehr leid. Der chinesische, wie ich schon sagte, ist sehr kompliziert. Jetzt kommt es darauf an, wann wurde denn eigentlich in China die Zeitrechnung angefangen. Natürlich rechnen wir von unserem heutigen Standpunkt auch wieder von der Geburt Christi zurück. Das bedeutet, der chinesische Kalender kann bis zu 2697 vor Christi Geburt datiert werden. Und das ist das erste Jahr des gelben Herrschers. Eigentlich heißt er Huan Ti, aber das wird übersetzt als gelber Herrscher. Die erste absolute Chronologie, also die authentische Chronologie, wo auch wirklich angefangen wurde, richtig aufzuschreiben, Tage, Monate und so weiter, startet in der Shang-Dynastie. Das weiß man auch nur, weil man den sogenannten Oracle Bone gefunden hat, in dessen Inschrift eben Nummern gefunden wurden, gesehen werden, die bis zu 12 Monate hochzählen. Es gibt einen periodisch eingeführten 13. Monat. Etwas, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, das öfter mal passiert ist in Chronologien, um eben sich an das Sonnenjahr anzugleichen. Und es gab noch reguläre religiöse Feiertage zur Sommer- und Wintersonnenwende. In der Shu-Dynastie, die nach der Shang-Dynastie kommt, änderte sich das Ganze, wie man das Datum benannt hat, vom Name des Jahres zu Name des der Ernte. Es wird die Ernte benannt und dann das Jahr der Regierung. Und das ist quasi so Tag, Monat, Jahr im Prinzip. Das liest sich dann ungefähr so. In des Königs 6. Ernte im 3. Viertel des 7. Monats am Tag so und so. Das ist dann ein Datum in der Shu-Dynastie gewesen und wurde diese Regierungsjahre wurden dann benutzt bis 163 vor Christi Geburt. Ab 163 vor Christi Geburt wurde dann das Nien Hao eingeführt. Das ist der Titel der Regierungsperiode wird da benutzt und wurde eben von der Han-Dynastie übernommen durch Han Wen-ti. Das ist dann im Prinzip so aufgestellt, dass man eben sagt, im 3. Jahr von Wan Lis Regierungsperiode. Während der Shu-Dynastie starteten die Jahre mit dem Neumond vor oder am Tag der Wintersonnenwende, sodass der erste Mond in der Shu-Dynastie der 11. Monat im Hsia-Sheng-Jahr war und der 12. Monat im Sheng-Jahr war. Während der Qin-Dynastie startete das Jahr an Neumond und dem letzten Neumond vor dem Neumond der Wintersonnenwende. Sehr kompliziert. Also während der Qin-Jahre startete das neue Jahr am Neumond und zwischen dem letzten Neumond vor dem Neumond der Wintersonnenwende. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich das versuche auszusprechen. Also ich habe keine Ahnung, wann dieses Jahr begonnen hat. Das ist sehr kompliziert. Allerdings, dieser Jahresbeginn wurde festgelegt und beibehalten bis 104 vor Christus. Mit Han Wutin endete sich dann das ganze Datierungssystem wieder zurück zu Hsia Sheng. Da startete das Jahr mit dem 6. Vollmond nach der Wintersonnenwende oder dem letzten Mondzyklus, dem zweiten, das Jahr startete mit dem zweiten Mondzyklus nach der Wintersonnenwende. Und dieses System wurde dann benutzt bis zum letzten Tag der Manchu-Dynastie. Das war also von ungefähr 1644 bis 1911. Ab 1911 wurde dann offiziell das Sonnenjahr angenommen. Das Ninhao-System bestand allerdings noch bis 1948 und ab 1948 haben die Chinesen dann den gregorianischen Kalender angenommen und ihren chinesischen Kalender benutzen sie als Tradition und Kulturkalender nur noch parallel. Also, der chinesische Kalender, wie wir sehen, ist unglaublich komplex und kompliziert. Ich habe teilweise selber nicht ganz verstanden, wie wie das Jahr startet. Es tut mir sehr leid, ich kann euch da nicht viel weiterhelfen. Ich versuche natürlich, Dinge anzulesen und nachzurecherchieren, aber ja, der chinesische Kalender ist sehr kompliziert und ich habe keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Allerdings weiß ich, wann die Zeitrechnung begonnen hat und deswegen habe ich das natürlich auch noch aufgelistet. Ich finde es einfach interessant, wie Menschheiten und Kulturen unterschiedliche Namen für ihre Monate benutzt haben und all so ein Zeug. Und wann eigentlich Länder wirklich den gregorianischen Kalender angenommen haben, der ja jetzt unser Weltkalender ist. Die Chinesen waren sehr spät dran. Sehr, sehr spät. Was faszinierend ist. Aber auch das System, wie man das Datum zusammensetzt oder das Jahr zusammensetzt, finde ich sehr spannend. Ich werde wahrscheinlich nicht großartig viel weiter forschen, weil ich damit schon etwas überfordert bin. Aber es ist sehr interessant. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Das war so der kurze Ausflug in die chinesische Zeitrechnung und den chinesischen Kalender. Ich hoffe, ich konnte zumindest etwas Interessantes sagen und ihr habt etwas davon mitgenommen. Falls ihr noch irgendwelche Informationen haben wollt, irgendwelche Anregungen, irgendwas, was euch interessiert, Fragen, geht einfach auf meine Website historikspodcast.wordpress.com und schaut euch da um. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit Japan. Das wird wahrscheinlich nicht so kompliziert, da Japan und China sich da ein bisschen gegenseitig beeinflusst haben. Vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt neugierig.